I'm getting it on, der Dawn is back, ready to bomb. Schicke damit der Kanone eine Salve mit 6 Patronen, ein Held to Gnome, Beo. Du bist nicht die Ein-Mann-Elite, du bist einfach eine miese, vergammelte Scheißnote, die ziemlich leicht und einfach besiegbar ist. Ich nehme Benzinkanister, schütte den Inhalt über dir aus und zünde dich an wie das Piece im Spliff, Kid. Ich fick deine Bitch im silbernen Rolls-Royce, deine Telefonleiche läuft heiß, denn du bist ein billiger Callboy. Und du trägst keine Schwarzplakette, Boss, sondern ein Kleid, du wannabe bleibst, leider du beim Tanzballett der Boss. Ich mach per Schrotgewehr dein Wasserkopf zum Toten Meer, dein Gehirn fällt Caprio, Bitch, und feiert Open Air. Ich gebe dir Cumshots direkt in dein Motto, fliegst in die Wand, danach dampft deine Fresse wie die Trommel von einer Minigun. Ich bin der Boss in dem Game und ich schicke dich billig hinunter nach Hause, du bist eine Schande für Rap und ich geb dir eine Tippe, die geh, bevor ich dich verhaue. Ich bin ein Dealer im lilanen Anzug und heiße Kollege. Ich komm im silbernen Benz an, wenn ich spitte, schrein Gangster, Kollege. Ich trag Designer-Klamotten, Calvin Klein oder Boss, ich heiße Kollege. Deine Freundin hat ein Tattoo am Arm, auf dem steht Kollege. Beo, I can see the blood in your eye. Du hast Flows, aber wo sind deine Punches zu weit? Du denkst, mit 3 Minuten Runden hast du vielleicht deine Chance. Doch ich verteidige mein Revier so wie die Dealer in der Bronze. Ich bin der rappende Hustler, der Rapper, der gestern im Knast war, der Rapper, der auf Bewährung draußen ist und jetzt platzt. Das ist so, du denkst, du hast eine Zukunft in diesem Biss. Doch ich rappe dir die Wahrheit jetzt direkt in dein Gesicht. Beo, guck mal, du bist jetzt seit 2 Jahren am Battlen und dann kommt Kollege und zerfetzt dich in seinem zweiten Battle. Sieh, ich battle 2 Monate und bin fast in der Hetz. Und das Ganze hat einen Grund und den erkläre ich dir jetzt. Das ist folgendermaßen, sieh, du machst deine Runden, klingst seit Jahren dabei gleich, du hast nichts Neues erfunden. Kid, du weißt einfach nicht, wie man ein Hype entfacht, denn dir für Kreativität, du hast nichts eigenes, Mann. Ich habe Double Time Rap revolutioniert, ich habe Punchline Rap revolutioniert, ich habe Battle Rap an sich revolutioniert. Du hast um gute Runden zu machen andere imitiert. Erste Runde und du beitest Mr. Schissmann, dritte Runde und du beitest Sammy Snagger und Pillar, dasselbe wie immer, Boss muss andere kopieren. Doch in der HR2 gegen Esky hat das nicht funktioniert und so wird es auch hier wieder sein. Sieh es ein, bitte geh nach Hause, such den eigenen Style und eigene Lyrics, komm dann wieder und probier zum dritten Mal mich zu schlagen. Doch es gibt kein drittes Battle, weil ich dann schon ein Star bin und mich mit solchem Dreck wie dir nicht mehr befasse. Und jetzt geh mir aus den Augen, du spielst nicht in meiner Liga, du Bastard.